Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, what happens if you change your attitude? Was passiert, wenn du deine Einstellung änderst? That every trial makes you stronger with the right reactions. Dass jede Prüfung dich mit der richtigen Reaktion stärker macht. Suddenly you will see the trial is something good. Plötzlich erkennst du, dass Prüfungen etwas Gutes sind. And it will be good. Es wird gut. And after he says it will make you stronger than ever. Nachdem Petrus gesagt hat, dass sie dich stärker machen als je zuvor, he finishes with this beautiful affirmation. Schließt er mit dieser schönen Bestätigung ab. Yes, he will set you firmly in place and build you up. Ja, er wird euch fest verankern und euch aufbauen. Peter had such a deep confidence in what God is doing. Petrus hatte ein so tiefes Vertrauen in das, was Gott tut. So different to the Peter who walked with Jesus. Ganz anders als der Petrus, der mit Jesus unterwegs war. The one who walked with Jesus, he had so much confidence in what he could do. Der Petrus, der mit Jesus unterwegs war, hatte so viel Vertrauen in das, was er selbst tun konnte. I will never deny you. Ich werde dich niemals verleugnen. I'm willing to die with you. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. If everybody runs, I will not run. Wenn alle weglaufen, ich laufe nicht weg. Here Peter doesn't say, listen, I can be strong in suffering. I've made it. I know how to do it. Hier sagt Petrus nicht, hör zu, ich kann im Leiden stark sein. Ich habe es geschafft. Ich weiß, wie es geht. All the focus is on God. Der ganze Fokus liegt auf Gott. He's the God of loving grace. Er ist der Gott der liebenden Gnade. He called me to share in his glory. Er hat mich berufen, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. He will personally and powerfully restore me and make me stronger. Er wird mich persönlich und kraftvoll wiederherstellen und mich stärker machen. And now he says, yes, he will set you firmly in place and build you up. Und nun sagt er, ja, er wird euch fest verankern und euch aufbauen. Did you notice that everything is about what God does, nothing about what you do? Hast du bemerkt, dass es bei allem darum geht, was Gott tut und nicht darum, was du tust? What you do is you choose the right attitude to suffering and then God does the rest. Du wählst die richtige Einstellung zum Leiden und Gott erledigt den Rest. He's going to set you firmly in place, he's going to constantly build you up until one day you stand before Jesus. Er wird dich fest verankern, er wird dich immer wieder aufbauen, bis du eines Tages vor Jesus stehst. And Peter wants to make sure that they understand how serious this is. Petrus will sicherstellen, dass sie verstehen, wie ernst es ist. But this is not Peter talking about a good idea. Hier spricht Petrus nicht über eine gute Idee. Look, and he has all the power needed to do this forever. Amen. Schau in Vers 11. Und er hat alle Macht, das zu tun, für immer. Amen. Many Christians talk about the omnipotence of God. Viele Christen sprechen von der Allmacht Gottes. But I found out that there is a difference what people talk about and what they believe in reality. Aber ich habe herausgefunden, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was die Menschen reden, und dem, was sie in Wirklichkeit glauben. That's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. And you usually don't find out until they go through a difficult moment. Und das merkt man meistens erst, wenn sie schwierige Zeiten durchmachen. There's something beautiful about pressure. Druck hat etwas Schönes an sich. It reveals your heart. Er offenbart dein Herz. It reveals what you truly believe. Druck offenbart, was du wirklich glaubst. So Peter is saying that God has all of the power to do that. Petrus sagt also, dass Gott die ganze Macht hat, das zu tun. To do what? Was zu tun? Make you stronger. Dich stärker zu machen. Build you up. Dich aufzubauen. Fill you with his loving grace. Dich mit seiner liebevollen Gnade zu erfüllen. You see, when Christians talk about the omnipotence of God, wenn Christen über die Allmacht Gottes sprechen, most of them talk about the things that God can do somewhere in the world. Reden die meisten von ihnen über die Dinge, die Gott irgendwo auf der Welt tun kann. But in a day-to-day situation, aber in einer alltäglichen Situation, very few of them in the middle of crisis are fully convinced of the omnipotence of God in their personal life. Mitten in einer Krise sind nur sehr wenige von der Allmacht Gottes in ihrem persönlichen Leben voll überzeugt. See, but Peter says God has all the power that is needed to do this in your personal life. Aber Petrus sagt, Gott hat die ganze Macht, die nötig ist, um das in deinem persönlichen Leben zu tun. So next time when you go through a difficult time and you're tempted to look at yourself, Wenn du also das nächste Mal eine schwierige Zeit durchmachst und versucht bist, auf dich selbst zu schauen, you're tempted to focus on your trouble. Wenn du versucht bist, dich auf deine Schwierigkeiten zu konzentrieren, you're tempted to focus on your ability to make things well. Wenn du versucht bist, dich auf deine Fähigkeiten zu konzentrieren, die Dinge zum Guten zu wenden, take a deep breath. Dann atme tief durch and say, God, I believe in your omnipotence. Und sage, Gott, ich glaube an deine Allmacht. Not in a general sense that you have all power in this world. Nicht in einem allgemeinen Sinn, dass du alle Macht in dieser Welt hast. But in a very, very personal sense. Sondern in einem sehr, sehr persönlichen Sinn. In a sense that right now, in this very situation that I'm walking through. In dem Sinn, dass du genau jetzt in dieser Situation, in der ich mich befinde. You are the all-powerful God and you are stronger than any crisis. Der allmächtige Gott bist und dass du stärker bist als jede Krise. In my life at this very exact moment. Die in meinem Leben gerade herrscht. See, everything in Christian life has to become personal. Alles im christlichen Leben muss persönlich werden. It has to become personal and experiential. Es muss persönlich und erfahrbar werden. A general theology of the powerful God is nice, but that's not going to help me walk through the crisis. Eine allgemeine Theologie über den mächtigen Gott ist schön, aber sie wird mir nicht helfen, durch die Krise zu gehen. But an experience and a conviction deep in my heart that right now he's my God of omnipotence. Aber das Erleben und die Überzeugung tief in meinem Herzen, dass er in diesem Moment mein allmächtiger Gott ist, is going to help me walk through anything. Wird mir helfen, alles zu überstehen. So ask yourself the question. Frage dich, do you have a theology of the omnipotence of God or do you have a personal experience? Habe ich eine Theologie über die Allmacht Gottes oder erlebe ich sie persönlich? Reinhard, how can I have a personal experience? Aber Reinhard, wie kann ich das persönlich erleben? You will only experience what you've come to truly believe in your heart. Du wirst nur dann etwas erleben, wenn du in deinem Herzen wirklich glaubst. And believing in your heart has to do with accepting and recognizing the truth of the Bible. Und der Glaube in deinem Herzen hat damit zu tun, dass du die Wahrheit der Bibel akzeptierst und anerkennst. Peter says he has all the power to do this, so you simply accept it and say, this is my truth. Petrus sagt, er hat alle Macht, dies zu tun. Also akzeptierst du das einfach und sagst, das ist meine Wahrheit. I shall see you tomorrow. Bis morgen.